cosa avrai di più. Quando passerà, il cuore si scatena. Mi va sulle scale, poi te lo darò quello che sento. Parlami ancora un po'. I maschi disegnati sui metro confondono le linee di Milo. Dalle vetrine dietro ai jukebox, ogni carezza in der vierten Woche, Platz 13 für Gianna Nannini, Maschi. Neu in der Wertung. Neu in der Wertung ist die Paarung Falco und Brigitte Nielsen. Der ersten Woche von 0 auf Platz 12. Buddy next to Buddy. Für den Aufstieg von deiner Hand längst, dann war mir in den Himmel, als ich es fand. Weil es verändert, ich sag's wie, es war hoch wie nie sehen. Hey, honey, can't you see it's destiny? This is all for rock and the tattoo. Now bring your hands to the tattoo. I'll be by you, see. Show me the way. You move your body night into day. Why should I wait for you to love me? Don't be too late. The way to make it happen. Body next to body, turn the pain to pleasure. I wanna know if you are the one for me. Body next to body, searching for the treasure, the magic in the mystery. Und Stöhn von 0 auf Platz 12, Falco und Brigitte Nielsen, Buddy next to Buddy. Yes, I swear. It's a truth, and I owe it all to you. Rosa, every time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Jennifer Warnes auf Platz 11, The Time of My Life. Der 9. Platz der letzten Woche war ihre bisher beste Platzierung. So, auf Platz 10 wieder das Hitkapitel Es war einmal. Nicht nur heutzutage, auch schon vor 10 Jahren gab es einen Trend zur Coverversion. Die Nummer 1 vom 15. Jänner 78 hieß Needles and Pins in der Version von Smokey, die damit einen alten Sir Rogers Hit neu aufleben ließen. It was a face I loved, and I knew I had to run away. Get down on my knees and pray that they go away, but still they begin. Needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. I thought I was small, I won a heart, didn't think I'd do. But now you see, she's worse to death than me. Let her go ahead and take his love instead. And one day she will see just how to save me. And get down on her knees, that's how they begin. I love Vor 10 Jahren, am 15. Jänner 78, die Nummer 1 von Ö3, Needles and Pins von Smokey. Und das sind jetzt die besten 10 vom 17. Jänner 1988. Auf Platz 10 diese Woche Andy Baum. Nach 4 Wochen Angst zwischen den Plätzen 19 und 25 ist er heute schon zum zweiten Mal die Nummer 10 von Ö3. Andy Baum, I Mean It For Love. Zum zweiten Mal hintereinander auf Platz 10, Andy Baum und I Mean It For Love, Love, Love, Love, wohin man sieht, wohin man hört, es ist jetzt Everlasting Love dran und wer's noch nicht weiß, Sandra hat geheiratet, ihren Lebensgefährten und Produzenten Michael Cretu, von ihm stammt auch die Wiederaufnahme dieser Nummer in der 7. Woche von 4 auf 9, Sandra und Everlasting Love. Finding your way, you come back, won't you? der siebten Woche auf Platz 9 Sandra und Everlasting Love. Auf Platz 8 unser Japanese Boy aus Vorarlberg, nämlich Bilgeria. War nur in der ersten Woche nicht unter den besten 10 von Ö3. Jetzt in der achten Woche von 7 auf Platz 8 Bilgeria und Sayonara Boy. Champion des letzten Jahres auf Platz 8, Bilgeria, Sayonara Boy. Nicht vergessen, die Sendung heißt Hit Wählen mit. Unsere Nummer ist 0660 383 oder 0660 387 und das Ganze zum Ortstarif von ganz Österreich aus. George Michael hat mittlerweile schon die dritte Single aus seinem Debüt-Solo-Album ausgekoppelt, nämlich die Ballade Father Figure. Ja, der war immer unter den besten 10. Auf Platz 8 stieg er ein und der heutige siebte Platz ist seine bisher zweitschlechteste Platzierung. I gotta have faith. Mike in der achten Woche von 5 auf 7 in Faith. In ganz Europa ist die Tendenz für diese Nummer fallen. In der gesamteuropäischen Hitparade fiel er diese Woche von 1 auf 15. Die Bee Gees sind eindeutig im Aufwind. In der dritten Woche von 19 auf 6 und von 0 auf 41 in der gesamteuropäischen Hitparade. ESP. Gut voran bei den Bee Gees in der dritten Woche schon auf Platz 6 ESP. Ähnliches kann man auch von den Commoners behaupten. In der zweiten Woche sind sie schon unter den besten 10 von Ö3. Ihr Titel ist ein alter von Gloria Gaynor. In der zweiten Woche von 11 auf 5. Eine ganz, ganz gut tanzbare Nummer. Die Commoners und Never Can Say Goodbye. zweiten Woche von 11:05 die Combinats und Never Can Say Goodbye. Dieter Bohlen alias Blue System geht's im Moment gar nicht so gut, jedenfalls gesundheitlich, hatte einige Probleme mit Stirnhöhlen, Ohren und Nase, aber das wird schon wieder. Blue System ist heute auf Platz 4. Sorry Little Sarah. Oh, you crying like a child that lost his toy in the shadows of your love. Do you think the tears I cry are tears of joy? Cause my tears are not enough. I wanna kiss you, kiss you. I wanna miss you, miss you. I never want to lose your heart. You got the best of me. Come take the rest of me, my love. Sorry, little Sarah, Sarah. I'm waiting for a girl like you. Sorry, little Sarah, Sarah. Dreams come true. I lose my self-control. Don't you want me, cause I am the losing guy. Oh, don't take your love to town. Don't you see the rainbows, baby, in the sky? Oh, don't let it get you down. I wanna kiss you, kiss you. I never hurt you, hurt you. And it's too late to say goodbye. No one can love you more. What are you waiting for, my love? Sarah, Sarah, I'm waiting for a girl like you. Sorry, little Sarah, Sarah. Dreams come true. Baby, I'm waiting for your call. I'm staring at the wall. Sorry, little Sarah, I lose my self-control. Platz 4 für Blue System und Sorry, little Sarah. Mr. Udo Huber präsentiert die besten drei von Ö3. Auf Platz 3, Rick Astley, Whenever You Need Somebody. I'll bring my love to you. I'll bring my love to you. I've been stood up, messed around, and taken for a fool. But next time round, I'm gonna change the rules. Things that people say, it's you I think about each and every day. vierten Woche auf Platz 3, Rick Astley und Whenever You Need Somebody. Er ist europaweit mit verschiedenen Nummern unterwegs. In Spanien und Griechenland ist Rick Astley mit Never Gonna Give You Up die Nummer 1. In Schweden, der Schweiz und in Österreich ist er mit Whenever You Need Somebody auf Platz 3. Und in Belgien ist er mit Wanna Fall In Love auf Platz 1. Das ist er, endlich, der Aufsteiger der Woche. Fantastisches Comeback, fantastischer Einstieg für Man Without Hats. Von 0 auf Platz 2. Pop Goes the World. Aufsteiger der Woche von 0 auf Platz 2, Man Without Hats on Pop Goes the World. Black ist seit 8 Wochen in der Wertung von Hit Will mit und lässt sich schon seit 6 Wochen nicht von Platz 1 verdrängen. Wonderful Life. Sunshine fills my head. Zum sechsten Mal hintereinander die Nummer 1 von Ö3, Black und Wonderful Life. Das waren die beliebtesten 25 und 8 Neuvorstellungen. Das war die Ö3-Hitparade mit Udo Huber. Es geht noch weiter für die Mitwähler bis 21.30 Uhr 0660 383 oder 387. Viel Spaß noch oder gute Nacht. Land full of gold. 5 Wochen in den besten 3 von den 3 Opus und White Land. Da, da, da, da, da. It's a number one. Seit 4 Wochen dabei und heute zum 4. Mal hintereinander die Nummer 1 von Ö3, die EAV. Küsst die Hand, schöne Frau. Ein Mann geht ins Lokal, sucht die Dame seiner Wahl und mit Worten öd und schal bringt dieselbe er zu Fall. Und das geht so, Diedel-Dom, Diedel-Dei, ist da noch ein Platz all frei? So allein, schöne Frau, meist sind ihre Augen blau. Tirili, irgendwie, Tirilo, kenn ich sie von irgendwo. Schalali, schalala, Herr Ober, bringen Sie uns noch zwei. Wie verliehen. Dieser Bananarama-Song wurde in der Kategorie Beste Single für diesen Preis nominiert. Bei uns von 0 auf Platz 25. Bananarama, Love in the First Degree. Bananarama, Love in the First Degree. Das war Neu in der Wertung. Einer, der sich selbst für einen der Größten hält, muss heute mit Platz 24 Vorlieb nehmen. Die bisher schlechteste Platzierung für LL Cool J. I Need Love. When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove. For the first time in my life, I see I need love. There I was, giggling about the games that I had played with many hearts, and I'm not saying no names. Then the thought occurred, teardrops made my eyes burn, 'cause I said to myself, look what you've done to her. I can feel it inside, I can't explain how it feels. All I know is that I'm never dishing of the raw deal, playing make-believe, pretending that I'm true, holding in my laugh as I say that I love you, saying I'm more, kissing you on the ear, whispering I love you and I'll always be here. Although I often reminisce, I can't believe that I found a desire for true love floating around inside my soul, because my soul is cold. One half of me deserves to be this way till I'm old, but the other half needs affection and joy, and the warmth that is created by a girl and a boy. I need love. Delight, how sweet. I gotta find me a girl to make my life complete. You can scratch my back, we'll get cozy and huddle. I'll lay down my jacket so you can walk over a puddle. I give you a rose, pull out your chair before we eat. Kiss you on the cheek and say, ooh girl, you're so sweet. It's deja vu whenever I'm with you. I could go on forever telling you what I do, but where you at, you're neither here nor there. I swear I can't find you anywhere. Damn sure ain't in my closet or under my rug. This love search is really making me bug. And if you know who you are, why don't you make yourself seen? Take a chance with my love and you'll find out what I mean. Fantasies can run, but they can't hide. And when I find you, I'ma pour all my love inside. I need love. I'm no longer a playboy on the run. I need something that's stronger. Friendship, trust, honor, respect, admiration. This whole experience has been such a revelation. It's taught me love and how to be a real man, to always be considerate and do all I can. Protect you, you're my lady and you mean so much. My body tingles all over from the slightest touch of your hand. And understand, I'll be frozen in time till we meet face to face and you tell me your mind. If I find you, girl, I swear I'll be a good man. I'm not gonna leave it in destiny's hands. I can't sit and wait for my princess to arrive. I gotta struggle and fight to keep my dream alive. I search the whole world for that special girl. When I finally find you, watch my love unfurl. I need love. In der siebten Woche die bisher schlechteste Platzierung für LL Cool J von 15 auf 24 mit I Need Love. Glenn Medeiros ist schon in der zwölften Woche, er kam bis Platz 4, war einige Wochen unter den besten 10 von Ö3 und ist heute wie letzte Woche auf Platz 23. You I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. My love for you, you wanna know my now, how much I love you. One thing you can be sure of, I've never asked for more than your love. Nothing's gonna change my love for you, you wanna know my now, how much I love you. The world may change my whole life you, but nothing's gonna change my love for you. it is not so easy. Our love will need a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. You won't change my whole life, but nothing's gonna change my love. In der 12. Woche auf Platz 23 Glenn Medeiros und Nothing's Gonna Change My Love For You. It happens tonight. Joy sind seit 8 Wochen in der Wertung von Hitwell mit. Ein 14. Platz war die bisher beste Platzierung für It Happens Tonight. It happens tonight. Joy, It Happens Tonight. Michael Jackson hat bis auf Frankreich und Italien all seine Termine für seine Europa-Konzerttournee fixiert. Der heutige 21. Platz, das ist seine bisher schlechteste Platzierung. Erstmals nicht unter den besten 15. Bad, was? Your word is mine, don't say you're right. Just show your face, broad daylight. Telling you on how I feel, gonna hurt your mind. Don't shoot your gun. Jump on, jump on, get on me. Alright, I'm giving you on how to be. Just show your stuff or let it be. I'm telling you just watch your mouth. Your game, what you're about. When they say the sky's the limit, as you made this way through, I'ma bring your house, ain't nothing. There's a way to. Because I'm bad, jump on. You know I'm bad, Michael Jackson in der 11. Woche auf Platz 21, Bad. Das waren jetzt die Plätze 25 bis 21. Neuvorstellungen kommen noch aus Österreich, England und Italien. Von Mo, Tipau, Boris Bukowski und von Zucchero Fornaciari. Was ist da? Zucchero Fornaciari und Senza Una Donna. Non è così che passo i giorni, vedi me. Sei stata lì e adesso torni, lady. Zucchero Fornaciari. Aus der Boris Bukowski LP Intensiv stammt ein ungewöhnliches Liebeslied. Kokain. Du bist das kriegt man nur geliehen. Meine Träume sind, du bist mein Anfang, du bist mein Ruin, du bist mein Gift und meine Medizin. Kokain, Boris Bukowski. Die Pau sind mit China in Your Hands am Weg zu Nummer 1 in Europa. It was the thing she had on a scheme he had, troubled in a foreign land. To take life from love to the second birth, and the man was in command. Und China in Your Hands. Mo hat einen seiner früheren Titel leicht geändert vom Text her nach von der Musik her und hat ihn neu aufgenommen und produziert. Mo und Smile. Running down the street again, see the faces as they are. Take a break and close my eyes. No, I don't wanna go that far. Squeeze me. My shadow's moving on the wall, serving you until I fall. Down on my knees into your hands, take me back to Wonderland beneath me. That is easy. und Smile. Das von den Neuen von Zucchero von Ajari, Boris Bukowski, Tipau und von Mo. Ab jetzt wird nur mehr gewertet. So Emotional ist in den USA Whitney Houstons sechster Nummer 1 Hit. Bei uns kann man nicht gerade sagen, dass es rasend schnell vorangeht, aber immerhin in der zweiten Woche von 25 auf 20. So Emotional, Whitney Houston. In der zweiten Woche von 25 auf 20, Whitney Houston, So Emotional. Neu in der Wertung. Neu in der Wertung ist Supermax. Der ersten Woche von 0 auf Platz 19, Love Machine. Cause the love Christmas. Von 0 auf 19 Supermax und Love Machine. Drei Wochen ist Wolfgang Ambros dabei. Eine gewisse Regelmäßigkeit ist in seinem Aufstieg wenigstens zu erkennen. Auf 24 eingestiegen, dann zwei Plätze auf 22 vor, jetzt vier Plätze auf 18. VIP. So hin und wieder gibt's eine Verschiedenheit in unserer gemeinsamen Meinung. Ich bin der meistens der schreit und du die stille Verneinung. Und langsam werden die Argumente knapp, eine aussichtslose Streiterei. Ich weiß natürlich genau, dass ihr recht habt, doch du siehst das nicht ein. Ich bin voll um Verständnis, ich knirpfuhr dir nieder, doch du schaust mir nicht einmal mehr an. Freundin, du kannst das aber wieder. Du bist so streng, so unerbittlich, dass ich nichts anderes als noch lassen kann. Doch du kannst tun, was du willst, du hast alle Rechte. Du bist ein VIP. Ich stell bei dir immer das Gute vor das Schlechte. Du bist ein VIP. Wolfgang Ambros auf Platz 18. Fahrenheit waren heute zu Gast in den großen 10. Sie sind 7 Wochen in der Wertung von Hitwell mit. Zuletzt waren sie 5 Wochen unter den besten 15 von Ö3. Heute in der 7. sind sie etwas zurückgefallen. 5 Plätze verloren von 12 auf 17. Die Kärntner Newcomer Fahrenheit, You and I. Looking for someone, I look down lonesome streets. I never thought my dreams come true. I believe there is nothing to do. I can't carry on. Can't carry on. A light in the darkness, somewhere far away. With you for myself again. Life will never be the same in the old. Oh, together. There's no time to cry. It's true, there's no one else like you. We have only one thing to do. We keep holding on, holding on. You and I keep holding. Fahrenheit in der siebten Woche auf Platz 17, You and I. Mr. Udo Huber! Meldet sich nach den Nachrichten wieder mit den besten 15 von Ö3. Auf Platz 16 diese Woche, Cliff Richard. Some people, they tease one another, take pride in themselves, keeping the other one down. Well, I'm not like that at all. They hurt one another, they love to see hurt in the other one's eyes. Well, I'm not like that at all. Some people are born for each other, they love to walk holding the other one's hand. One another so aimlessly, not like lovers do. Well, I'm not like that at all. Some people, they long for each other, they love to talk, holding the other one's hand. Some people know the way. With a word unspoken, with a voice unheard. When a thought is broken by a tender word. When a heart is moved, when a heart is thumb. The silence tells you you're not alone. Some people are born for each other, they love to walk. Das war ein Déjà-vu auf Platz 15. Die erste allgemeine Verunsicherung stieg in der 9. Wertungswoche von Platz 58 auf 10 in der gesamteuropäischen Hitparade. Bei uns ist die Verunsicherung ja schon 10 Wochen dabei und sie war 7 Wochen unter den besten 3, davon 4 auf Platz 1 und heute ist sie erstmals nicht unter den besten 10 von Ö3. Ein Mann geht ins Lokal, sucht die Dame seiner Wahl und mit Worten öd und schal bringt dieselbe er zu Fall. Das geht so, Diederdon, Diederdei, ist da noch ein Platz all frei? So allein, schöne Frau, meist sind ihre Augen blau. Kirilli, irgendwie, Kirillo, kenn ich sie von irgendwo. Schalali, schalala, Herr Ober, bring uns uns noch zwar. Marie Pomeru, stoß mal an und sag mal du. Und weil wir so einsam sind, trink mal aus und geh mal an. Küss die Hand, schöne Frau, ihre Augen sind so blau. Kirili, Kirilo, Kirila. Küss die Hand, schöne Frau, wenn ich in ihre Augen schau, dann bin ich dem siebten Himmel nah. Mit der Dame an der Hand geht es dann zum Taxistand, doch das Ziel dieser Fahrt ist bis dato unbekannt. Zu mir nach Hause können wir nicht, weil der Klempner grad was riecht. Grübel, grübel und studier, warum fahren wir nicht zu dir? Bussi, Bussi, zuerst das Handy, dann das Sussi. Schmusi-bu, schmusi-bo, geck und sei doch nicht da so. Schatzi-putz, Mausi-herz, ich liebe dich, das ist kein Scherz. Fummel, fummel, gille, gille, du nimmst eh die Kille. Küsse Hand, schöne Frau, ihre Augen sind so blau, ihre Lied, ihre Lohn, ihre Lahn. Schöne Frau, wenn ich in ihre Augen schau, dann bin ich dem siebten Himmel nah. Einen Tag danach, als es geschah, im Schlafgemach. Hallo, Bussi Berli, ich bin's, die Helga. Ah, Helga wer, Helga wie, diesen Namen hört ich nie. Mach ich Pause, nein, W.O.W., W.O. mir, tut mir leid, ich bin nicht hier. Tralala, tralali, was heißt du? Wir sind Percy. Warum ich so leise red? Ich bin krank und lieb.